Lektion 6, Übung K. Ich rufe schnell an. Herzlich willkommen beim Office Design Kundenservice. Bitte geben Sie Ihre Kundennummer auf der Telefontastatur ein. 63004. Vielen Dank. Bitte geben Sie die letzten drei Ziffern Ihrer Postleitzahl ein. 52398. Also 398. Vielen Dank. Ihre Legitimation war erfolgreich. Möchten Sie Waren bestellen? Dann geben Sie die 1 ein. Möchten Sie sich mit unserem Kundendienst... 1. Sie möchten Waren bestellen. Sie können persönlich bestellen oder auf Band sprechen. Möchten Sie persönlich bestellen, sagen Sie Ja oder Nein. Ja oder Nein. Bitte noch einmal. Ja oder Nein. Bitte noch einmal. Ja oder Nein. Sie möchten Waren bestellen. Sie können persönlich bestellen oder auf Band sprechen. Möchten Sie persönlich bestellen? Sagen Sie Ja oder Nein. Ja oder Nein. Bitte noch einmal. Herr Repolz! Ja? Sie möchten persönlich bestellen. Ich verbinde Sie mit der Bestellannahme. Ach so, Sie telefonieren. Entschuldigung. Ja. Herzlich willkommen bei der persönlichen Bestellannahme von Office Design. Im Moment sind alle Mitarbeiter im Kundenkontakt. Haben Sie bitte einen Augenblick Geduld. Bitte haben Sie etwas Geduld. Please hold the line. Veuillez patienter un moment. Bitte haben Sie etwas Geduld. Nein!